Hallo, guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön, dass ich wieder in Schneverdingen bin. Heute gibt's den zweiten Teil der Predigt, die letztes Jahr begonnen hat. Ihr wisst, dass ich letztes Jahr vielleicht gepredigt habe über den Entwicklungslabor Gottes, wie sich David vom Puppetier als König gesalbt entwickelt, über seine Verfolgung unter Saul und seinen Kampf mit Goliath. Heute geht's weiter mit dem Thema Leidenschaft, die Leidenschaft. Ihr könnt das alles gerne nachlesen im zweiten Buch Samuel. Es ist nicht nur dieses Kapitel 11, sondern auch die Kapitel ringsherum. Beim Friseur und beim Zahnarzt gibt es neben den klassischen Männermagazinen, ihr wisst schon, die Männer V8, Sixpack, Grillkunst, SUV, das sind so da die Themen, da gibt es eben solche Zeitschriften, die wir Klatschpresse nennen. Super Illo, Closer, Gala, die meisten kennen den Namen, weil sie da immer sitzen und man langweilt sich ja. Aber diese Zeitschriften laben sich an dem Privatleben der Schönen, Reichen und Mächtigen. Und wäre ja gar nicht so schlimm, aber besonders ausführlich und eklig wird's dann, wenn es darum geht, dass man nicht Skandalnudeln durch den Kakao zieht, sondern integre und gut beleumundete Personen. Und solch eine integre, gut beleumundete Person, eine angesehene Person, eine fromme Person, um die geht es in unserer Geschichte. Eine Person, die einen handfesten Skandal an der Backe hat. David ist um ca. 1000 vor Christus der größte König Israels. Er ist Krieger, Sänger, Liebhaber, König, Dichter, zuweilen Steinewerfer und Gitarrenspieler. David verbindet die Pole Kämpfen und Lieben. Wie passen die verschiedenen Seiten Davids zusammen? Nachdem der Schafhirtenjunge David inkognito zum König gesalbt worden war, wurde er engagiert, Sauls depressive und bösartige Verstimmung durch Gitarrenspielerei zu dämpfen. Ein Riese Goliath verhöhnte Israel und seinen Gott, und David machte ihm den Garaus. Vertrauen auf Gott stärkt auch Davids Selbstvertrauen. Wer in Gott einen Grund hat, der braucht eben keine Panzerung. So wird David zum Held, und Saul wird ein neuer, eifersüchtiger Feind. Saul trachtet ihm nach dem Leben, aber David lässt Saul am Leben und beweint am Ende den Tod Sauls und Jonathans, seines besten Freundes. David ist also nicht nur ein harter Krieger, sondern er kann auch weinen und musizieren, kämpfen und lieben, und beides mit Leidenschaft. Ein leidenschaftlicher König seines Volkes, ein leidenschaftlicher Diener seines Gottes. Und er leidet auch an seiner Leidenschaft. Er leidet nämlich daran, dass das Volk immer noch getrennt ist, dass Rivalität zwischen seinen Nachkommen und den Soldaten Sauls und seinen Soldaten besteht. Und deswegen setzt sich David für das Leben des Saul ein. Er ist freundschaftsfähig. Er hat einen sehr guten Draht zu Gott. Er singt genau wie wir: Großer Gott, wir loben dich. Herr, ich preise deine Stärke. Und Gott segnet ihn mit Erfolg. David eint das Volk. Er verteidigt es gegen Feinde, auch gegen Friedensfeinde aus seinem eigenen inneren Machtzirkel. Gegen das Haus Sauls erweist er sich hingegen als gnädig. Er ist respektvoll und er wird respektiert. Wahrhaftige Größe strahlt er aus, ein frommer Mann. Den Feinden im eigenen Volk vergeben, um es zu einen. Keine vergeltungssüchtigen Massaker werden an den Widersacher Saul verübt. Andererseits ist David aber auch klar gegenüber denen, die Unrecht tun, so wie sein Feldherr Joab. Und erst nach einer umfassenden Blutfehde kommt Frieden nach Israel und David wird König vom ganzen Land. Er ist militärisch sehr erfolgreich, er sorgt für Wohlstand und Fortschritt. dadurch, dass er immer Gott befragt, ob er diesen und jenen Feldzug machen solle, mehrt sich seine Macht. Er schafft die Bundeslade nach Jerusalem und dankt zusammen mit Gott, zusammen mit dem Volk, seinem Gott. Und Gott segnet David. Gott verspricht ihm und seinem Haus großen Segen. Kapitel 7. Sein großes Lebenswerk ist die Versöhnung zwischen dem Volk auf seiner Seite und den Anhängern Sauls. Es scheint bis zu diesem Punkt alles wie in einem Bilderbuch. Ihr kennt das aus der Kinderbibel von Anne de Vries. Aber dieses Bild bekommt Risse. Wo Licht ist, ist auch Schatten. David hat eine dunkle Seite. Ist das Bild dieses naturromantischen Gitarrenspielers in Wirklichkeit eine trügerische Kulisse? Zeichnet David nicht auch kriegerisches Geschick ohne viel Skrupel aus? Er meint, als König könne er sich alles erlauben, er stünde über dem Gesetz. Er zeigt die arrogante Fratze der Macht. Erstaunlich, was Männer bereit sind, aufs Spiel zu setzen, um ihre Träume und Begierden zu verwirklichen. Und nicht nur Männer. Ja, David sieht im Licht über Jerusalem ungeniert einer Frau beim Baden zu und will sie besitzen. Hallo Frau Nachbarin, du bist das Sünder wert, das singen uns in den Festzelten auch die Wildecker Herzbuben zu. Und es braucht nicht viel, bis Männer und natürlich auch Frauen durchdrehen. Nicht der Herr ist der Hirte, die Hormone sind der Hirte. Ich will haben, das ist das Motto und auch das ganze Problem. Und daher haben die Dinge, die wir begehren, ganz unterschiedliche Namen. Besitz, Auto, Lebensstil, Lust und Sucht, Ich, Anerkennung, Selbstdarstellung. Und hier bei David heißt die Begierde Bathseba. Kennst du das Gefühl der Habgier? Was ist deine Bathseba? Bei uns in Lüneburg gibt es ein Geschäft in der Fußgängerzone, das heißt Hase haben will. Das spricht Kinder und infantile Erwachsene an, dass sie das noch kaufen, was sie eigentlich nicht brauchen. Für wen würdest du viel geben? Welche Träume toben durch dein Gehirn? Was ist dein Begehr, obwohl es dir an fast nichts fehlt? Mit was willst du deinen Tisch selbst decken und dir selbst voll einschenken im Angesicht der Feinde? David begehrt Bathseba, eine Frau, die nicht die seine ist. Er sieht ihr beim Baden zu, lässt sie holen, er schläft mit ihr. Das Unrecht verspürend lässt er ihren Mann vom Schlachtfeld holen, damit dieser mit der Begehrten schläft und Davids Urheberschaft der Schwangerschaft verschleiert. Aha, musste ich denken. Eine Sünde hat also schnell die nächste zur Folge. Der Politkrimi nimmt Fahrt auf. Und nachdem dies nicht gelingt, schickt er den Mann von Bathseba in die vorderen Schlachtreihen, wo der sichere Tod wartet. Und der Tod kommt. Von Schattenseiten möchte ich hier gar nicht reden. Es ist eher ein dunkler Abgrund, der sich hier auftut. Eine zunächst lustvolle, dann aber eiskalt kalkulierte Wanderung im finsteren Tal. Sein Stecken und Stab sind hier nicht gefragt. David übernimmt das Kommando in seinem Leben. Und dieses ganze Drama, das deutet sich schon vor der romantischen Begegnung mit der Dame an. Anstatt nämlich wie gewöhnlich mit seinen Truppen in die Schlacht zu ziehen und als König das zu tun, wofür er da war, nämlich Menschen nach Gottes Willen zu führen. Stattdessen zog David es vor, zu Hause seine sinnlichen Träume zu mästen. Er gerät ins Taumeln, weil er die Mitte seiner Berufung nicht mehr kennt und lebt. Da finde ich es interessant, wie nüchtern und unaufgeregt die Bibel berichtet. Und da liebe ich Gottes Wort, weil es mir zeigt, dass dem Schöpfer der Erde menschliche Abgründe und damit meine Abgründe bestens bekannt sind. Das Wort Gottes ist kein Buch mit schönen Nachtgeschichten. Es idealisiert nicht und es bügelt auch die Falten nicht weg. Es legt die Finger in die Wunde und gereicht zur Heilung. Durch den Propheten Nathan kündigt Gott Konsequenzen und Strafen an. Und aus Respekt vor König David geht Nathan sehr behutsam vor. Er kann ja nicht wissen, wie so einer reagiert. Nathan erzählt ganz diplomatisch dem David eine Geschichte, in der David seine Schuld erkennt. Es ist eine fiktive Geschichte, ein Gleichnis. Wem erlaube ich, in mein Leben zu sprechen? Wie schaffe ich es, einen Zugang vielleicht auch in das Leben anderer Leute zu bekommen? Wer darf mir den Spiegel vorhalten? Wer ist dein und wer ist mein Nathan? Mir ist Nathan ein gutes Beispiel, heikle Dinge mit besonderen Menschen anzusprechen. Weil Nathan, wisst ihr, er benutzt die Beispielgeschichte, er benutzt die Stellvertreterfigur, in der sich sein Gegenüber erkennen kann, aber nicht erkennen muss. Er stellt ihn nicht bloß. Solche Menschen wie Nathan sind wichtig. Denn wir haben ja bekannterweise für unsere eigenen Schwächen Balken im Auge. Ohne Erkenntnis gibt es keine Buße. Und ohne Buße gibt es keine Vergebung. Und ohne Vergebung gibt es auch keinen Frieden, weder mit meinem Nächsten noch mit mir selbst. Die Gier und das Begehren, die rächen sich an David und seinem ganzen Haus. Ich musste überlegen, wieso an seinem ganzen Haus? Was soll das? Ja, weil vielleicht das, was wir tun, immer Konsequenzen hat auf alle um uns herum. Wir sind ja nicht allein auf der Erde. Leiden schafft die Leidenschaft. Dieses Ich will haben, diese Habgier, ist doch eines der verbreitetsten Übel in der Bibel und bei uns. Diese Habgier lästert Gott, der doch sehr viel gibt. Deswegen ruft auch Paulus ein paar hundert Jahre später, lass dir an meiner Gnade genügen. Unsere Gier in all ihren Formen, unser Unmaß, bringt uns auch im 21. Jahrhundert an den Abgrund. Finanzkrisen, Hungersnöte, Gewalt, Kriege, ja auch diese Dynamik der Corona-Infektion, die sind ja nicht ohne Habgier zu haben. Und das Gleiche gilt auch für unseren Mikrokosmos. Neid, Eifersucht, Habgier haben auch bei mir persönlich Auswirkungen. Leidenschaft, die halt Leidenschaft. Und es geht hier in der Geschichte eben nicht nur um die sündigen Früchte unserer welken Lenden. So hat es im Tatort im Juni Professor Börne gesagt. Nein, Bathseba hat vielerlei Gestalt. Welcher Leidenschaft fröne ich? Wovon kann ich nicht ablassen? Wie heißt meine Bathseba? Meine Leidenschaft, für die ich vielleicht nicht gerade über Leichen gehe, aber für die ich die Mitte meiner Berufung vergesse. Wo verliere ich mich selbst? Wo bin ich wie David bereit, andere in die Konsequenzen meines Handelns mit reinzuziehen? Das ist für mich die Frage. Zunächst einmal wird das Kind von Bathseba und David sterben. Und es geht weiter bergab. Ihr könnt das lesen in den nachfolgenden Kapiteln. Davids Sohn Amnon vergewaltigt seine Schwester, also Davids Tochter. Davids Sohn Absalom rächt diese Vergewaltigung und tötet dafür Davids Sohn Amnon. Absalom wendet sich gegen seinen Vater und entmachtet ihm, reißt das Königtum an sich. David muss aus dem eigenen Hause fliehen. Und David ist da, wo er mit Saul schon früher einmal war, als Gesalbter, nämlich auf der Flucht im eigenen Land. Zurückgeputscht in das Hirtenzeitenalter. In der Schlacht stellt dann David seinen Sohn Absalom, den er immer noch liebt, der aber dann auf der Flucht an einem Baum hängen bleibt und gegen den Befehl Davids von Joab getötet wird. David hat offensichtlich sich selbst, seine Familie und seinen Feldherrn nicht im Griff. Eine Familientragödie erster Güte wälzt sich wie eine Gerölllawine durch Davids Leben. Die Idylle des gottesfürchtigen, bescheidenen und erfolgreichen Schafhirten als König, die ist nun wirklich dahin. Gott ist nicht mehr Mitte, sondern der Mensch selbst. Ich will haben, ich will selbst bestimmen. Kann man denn so noch Mann und König sein? Wie geht David damit um? Welche Entwicklungsschritte muss er auch diesmal wieder lernen und gehen? Was können wir davon lernen? Zunächst einmal meint ja David, als König stehe er über dem Gesetz. Das ist heute so Mode. Gibt's auch andere. Und er könnte sich alle Wünsche erfüllen. Sein Traum von Bathseba meint er, entgegen seiner eigenen Wertvorstellungen durchzusetzen. Fleisch gegen Kopf, ist das, was Paulus sagt. Nathan konfrontiert ihn mit seinem Fehlverhalten und David, das ist gut, David verdrängt es nicht, sondern er steht dazu, er gesteht die Schuld ein, er trauert um sein verstorbenes Kind. Er akzeptiert, was Gott ihm als Konsequenz zumutet. Wohin sonst sollte ich gehen? Wo auf der Welt finde ich Glück? Niemand, kein Mensch, auch keine Bathseba, kann mir so viel geben wie du. Du führst mich zum Leben zurück. Genau das passiert bei David. Er findet zum Leben zurück. Wer sich auf den Kampf des Lebens einlässt, der wird seine Grenzen erfahren und er wird auch seiner Maßlosigkeit begegnen, seinen unerfüllten Träumen und seiner Selbstüberschätzung. Und das Leben, das wissen wir alle, wird antworten und vielleicht auch zurückschlagen. Handlungen haben immer Konsequenzen, auch für dein und für mein Umfeld. Aber an deiner Hand kann ich fallen, und du hältst mich fest. An deinem Tisch wird mein Hunger gestillt. Die Bibel beschreibt das Unglück als Strafe Gottes. Ich persönlich habe lange nachgedacht und letztendlich habe ich doch Schwierigkeiten, dieser Sicht zu folgen. Denn sind diese schuldhaften Handlungen von David an sich nicht schon geeignet, Unheil zu erzeugen? Sind nicht die Umstände einer Schwangerschaft zu tief verletzend? Was macht so eine Geschichte mit einer schwangeren Frau? Und ist nicht der Verlust von Autorität und Verlust von Integrität Humus, auf dem Ungehorsam und Moralverlust gedeihen? Ist die Angst vor Aufdeckung der lustvollen Schuld nicht die Triebfeder für weitere Lügen, Intrigen und für die Lunte an dem getarnten Mord an Uria? Leidenschaft, die Leidenschaft. Leidenschaft hat natürlich auch seine guten Seiten. Ein herzliches Brennen für eine gute Sache, ein kraftvolles, alle Reserven herausforderndes, kreatives Engagement, lebensstiftenden Einsatz. Das ist doch das, was Gott will, oder? Und so ist doch Sex auch eine Kraft, die Leben schafft. Gewiss. Meistens jedenfalls. Aber schauen wir genau hin. Welche Leidenschaft dient der Mitte? Und welche Leidenschaft bedient sich auf Kosten der Mitte? Welche Leidenschaft dient der Mitte? Und welche Leidenschaft bedient sich auf Kosten der Mitte? David findet zurück zur Mitte. Er kann zu Gott kommen, wie er ist. Er muss nicht erst beweisen, dass er besser werden kann. Gott ist für ihn da. Er kann wieder zu einem Baum werden, Psalm 1, der am frischen Wasser steht, weil er die Gesetze wieder respektiert. Niemand reitet immer auf der Welle des Erfolges. Die Krise und das Versagen, die sind ja nicht Endpunkt, sondern Beginn von etwas Neuem. Auch das Versagen von Mose, von Paulus oder Petrus war vom Ende her betrachtet der Beginn eines großartigen Weges mit Gott. In allem aber, was geschieht, wendet sich David an Gott, an die Propheten und an die Priester. Er sucht Rat auf einer anderen, auf einer spirituellen Ebene. Er geht zur Quelle des göttlichen Geistes. Und dort findet er Trost, Weisheit, Demut, Sanftmut und neuen Lebensmut. Er glaubt, du hast schon seit langer Zeit für mich das Beste nur im Sinn. Darum muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. David brauchte einen langen Weg, bis er abgeklärt, weise, verzeihend, wahrhaft königlich wurde. Er war immer hin und her gerissen zwischen den Polen, Kämpfen, Lieben, Eroberung, Demut, Intrige, lieblichem Gesang, Lobpreis, Trauer. Und so wird David er selbst. Er wird nicht mehr von anderen gelebt und bestimmt. Er hat auch in seinem inneren eigenen Reich Ordnung schaffen müssen. Das, was in ihm ist, das hat er angenommen. Damit hat er sich ausgesöhnt und auch gesühnt. Auch mit dem Unansehnlichen, mit dem Wilden in ihm. Gott ist sein Begleiter, sein Versöhner und sein persönlicher Friedefürst. Einer, der mit ihm geht, der das Leben kennt und ihn versteht. Wir als Glaubende, als Christen sind durch die Taufe zum Königskind gesalbt. Mach dich nicht kleiner, als du bist. Erinnere dich doch dieser göttlichen Würde. Mach dich auf, Verantwortung auch für die Leidenschaft dann zu übernehmen, die dir Gott anvertraut hat. Kämpfe und liebe. No longer slaves. Wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind Kinder Gottes. Die leidenschaffende Leidenschaft, die kann ich doch vor Gott bringen. Die kann ich vor ihm ablegen. Die kann ich benennen. Und die kann ich auch einer vertrauensvollen Person gestehen. Diese Leidenschaft ist überwindbar, wenn sie nicht geleugnet wird. Und ich habe gute Erfahrungen mit Menschen gemacht, die mir zum Nathan wurden. Sie sprachen auf eine angenehme Art und Weise in mein Leben hinein, so dass ich selbst erkennen konnte, was fehlt und mangelt. So einer war auch Jesus. Er hat zugehört, er hat Gleichnisse erzählt, Beispielgeschichten. Er hat die Bildsprache benutzt. Er war als Mutmacher unterwegs. Wer könnte denn für mich ein solcher Nathan sein? Zuweilen ist es Otto Buchholz, der hier schon mal predigt. Für mich ein väterlicher Nathan. Hier in der Gemeinde haben wir sicherlich auch Hauskreise und Ansprechpartner. Und ich lade dich ganz persönlich ein. Wer kann dein Nathan sein? Wo ist dein Umfeld, wo du offen sein kannst und auf das du hörst? Diese Batseba hat nun viele Gesichter. Was ist deine Batseba? Hinter materiellen und ideellen Dingen, aber auch hinter manchen inneren Einstellungen und geliebten Verhaltensmustern verbergen sich häufig Leidenschaften, die dir und anderen nicht gut tun. Zum Beispiel die Rechthaberei oder das übereifrige Kämpfen für meine Wahrheit. Die Konsequenzen meines Handelns, die Folgen der Selbstsucht von uns Menschen, die sind, glaube ich, nicht Gericht Gottes. Gottes Gericht bringt uns vielmehr zurecht. Es richtet auf. Unser Vertrauen zum Vater im Himmel nimmt doch Schaden, wenn wir ihm die Verantwortung für die Folgen eigenes Handelns unterschieben wollen. Gott bleibt treu. Auch wenn ich meine Mitte verliere und meine Leidenschaften Übles hervorbringen. Wenn wir stolpern und hinfallen im Leben, so gibt es mit Gott immer einen Neuanfang. Immer einen Neuanfang. Amen.